Die Schweizer Schriftstellerin Adelheid Duvanel war bei uns lange Zeit vergessen. In ihren teils radikal verstörenden, teils surrealen Erzählungen schrieb sie über Außenseiter und vom Schicksal Gebeutelte, über Kranke, Drogenabhängige, Einsame und ihre Widerständigkeit. Die 1996 verstorbene Adelheid Duvanel war eine mehrfach ausgezeichnete Autorin. Sie lebte in schwierigsten Verhältnissen, war regelmäßig Patientin in der Psychiatrie. Im Herbst erscheint jetzt erstmals ein Band mit ihren Briefen und auch das Werk wird wiederentdeckt. Noch ein Hinweis, in der folgenden Sendung geht es auch um Sucht und Suizid. Hören Sie jetzt das lesenswerte Feature von Träumern, Spinnern, Außenseitern, die Meistererzählerin Adelheid Duvanel. Frau Duvanel, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde gern von Ihnen, wenn Sie eine kurze Geschichte haben, dass Sie noch eine lesen. Geht das? Ja, mal schauen. Das Fehlen der Trauer. Agathes Vater darf im Spital auf die runde Uhr hoch oben an der Wand blicken. Er trägt eine weiße Ärmelschürze. Wenn die Heroinsüchtigen, manche AIDS-krank, das Methadon holen, den Ersatzstoff. Wer eine Sekunde zu spät kommt, kriegt nur die Hälfte. Wer noch später herankriecht, auf Händen und Knien und mit hohem Fieber, für den gibt es nichts mehr. Der Vater stellt sich vor, dass diese Kranken bis zum Abend eine für sie große Geldsumme beschaffen müssen, um sich Heroin zu kaufen und den Tag durchzustreichen. Von Träumern, Spinnern, Außenseitern. Die Meistererzählerin Adelheid Duvanel. Ein Feature von Gisa Funk. Also ich heiße Friederike Kretzen und ich kenne Adelheid Duvanel, glaube ich, seit 1985. Ich bin 83, bin ich nach Basel gekommen und war eben eine junge Schriftstellerin, habe geschrieben und war dann irgendwie in so einen, wie mir damals schien, erlauchten Kreis von Schriftstellern eingeladen, auch was vorzulesen. Und da saß eben auf dem Sofa Adelheid Duvanel, ohne zu sagen, dass sie Adelheid Duvanel ist, hat auch keiner mir gesagt. Man saß halt da und die ich kannte, kannte ich, und die ich nicht kannte, kannte ich nicht. Und man hat so gelesen und irgendwann war Duvanel dran. Ein regnerischer Sonntagnachmittag. Ich bin mit der Schriftstellerin Friederike Kretzen in Basel unterwegs, auf den Spuren der 1996 verstorbenen Adelheid Duvanel. In Deutschland kennt man diese Erzählerin kaum noch, in der Schweiz aber wird sie gerade wiederentdeckt. Kretzen, in Leverkusen geboren, lebt seit 40 Jahren in Basel und kannte Adelheid Duvanel gut. Zum ersten Mal begegnete sie ihr im Literatursalon des Autors Martin Roder-Becher. Duvanel las aus ihrer frühen radikalen Erzählung Selbstmord. Sie hat nichts gesagt zu dem Text. Sie hat einfach gelesen und das ist eben dieser Text, von dem mir heute noch wirklich eigentlich so immer noch die Gänsehaut irgendwie kommt, weil es eben so 3, 4 Details gibt. Es ist so ihre ganz große Kunst. Ja? Also sie kann ja so fast so wie in der Schwebe erzählen und dann gibt es plötzlich so ein Detail, wo man den, ja, und dann gibt's noch eins und noch eins und dann weiß man, so ist es aus. Es ist aus, es ist alles verloren. Ja. Aber es ist auch furios, ja. Also, und ich kannte sie nicht und ich habe sie angestarrt und dachte wirklich, was ist los? Und alle waren ganz ruhig und haben auch eigentlich nicht viel dazu gesagt. Und dann hat sie noch eine Geschichte gelesen und ich war wirklich aufgebracht, ja. Und es war dann aber auch so, dass sich 1, 2 um sie kümmerten und auch so schauten, dass sie eben jetzt wieder rechtzeitig in die Psychiatrie nach Hause kommt. Als Agathe ein Kind war, bohrte der Zahnarzt auf den Nerven ihrer kranken Zähne ohne örtliche Betäubung. Der Schmerz war durchdringend, doch das Kind blieb stumm. Es opferte den Schmerz, schickte ihn Gott mit der Bitte, den Vater umkommen zu lassen. Merkwürdig, dass es nicht heiß wird und die 16-jährige Agathe keine Schreie hört. Der Dachboden brennt jetzt sicher schon lichterloh. Sie und ihr Vater werden umkommen. Doch nur einige Latten sind angesenkt. Viel später erzählt mir Agathe, sie habe kein Petrol oder Benzin benutzt, nur Eau de Cologne. Adelheid Duvanel war, als Friederike Kretzen sie Mitte der 80er Jahre kennenlernte, eine bereits sichtbar vom Leben gezeichnete, knapp 50-jährige Frau. Als mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin genoss sie in Basel zwar durchaus Berühmtheit, gleichzeitig aber wussten viele, dass sie regelmäßig Patientin in der Psychiatrie war. Sie war immer wieder in der Psychiatrie, um Ruhe zu finden. Also ich würde wirklich sagen, ich bin ja ganz entschieden dagegen, dass sie verrückt gewesen sei oder sonst sowas, sondern sie musste einfach manchmal ein geordnetes Leben finden. Und das fand sie dann in der Psychiatrie. Ich gehe mit Friederike Kretzen auf der Großbaseler Seite am Rheinufer entlang. Wir wollen in die Innenstadt, zum Café Atlantis und zur Kunsthalle, wo Adelheid Duvanel 1987 den Kunstpreis der Stadt Basel überreicht bekam. Hinter uns, auf der anderen Rheinseite, leuchten die zwei riesigen pyramidenförmigen Türme des Pharmakonzerns La Roche in der Dämmerung. Zu Duvanels Zeiten gab es sie noch nicht. Haben Sie sich denn nach dem ersten Kontakt 1984, 85, sagten Sie, war das, haben Sie sich dann gleich angefreundet oder bekannt gemacht? Man konnte sich nicht anfreunden mit Adelheid Duvanel. Sie war da schon wirklich woanders. Also ja, sie hatte ihre, im Grunde würde ich fast sagen, ihre Betreuer, ihre guten Seelen, die wirklich zu ihr schauten, die sie auch noch aus anderen Zeiten kannten. Weil ich weiß jetzt von meiner Schwägerin, die auch eine wilde Person war, die hat noch von Partys erzählt, die es eben bei Duvanels gab. Und das müssen so die Partys gewesen sein in Basel. Also mit dem Mann, mit ihr. Es gibt auch in den Erzählungen ja immer wieder auch solche Schilderungen von so wilden Partys, von wilden Leuten, von tatsächlich Anarchisten, sich für Künstler haltende, widerständige. Bevor Agathe heiratete, arbeitete sie in einem Altersheim. Dem Oberst konnte sie die Windel nur anziehen, wenn sie 1-2, 1-2 sagte. Dann marschierte er. Agathes Mann erklärt in einer Sommernacht, nachdem der letzte Schlemmer und Prasser gegangen ist: Ich bin nur der Rahmen, meine Freunde und du sind das Bild. Sie will ihn nicht verstehen. Wie kann ein begabter Schauspieler, wie kann der Mann, den sie liebt, behaupten, nur ein Rahmen zu sein? Wie sah sie aus? Also wie sah sie aus? Naja, also sie war schon ziemlich zugerichtet, das muss man sagen. Und sie hatte immer die Lippen nach innen gezogen, ganz dünne Lippen und immer aufeinander gepresst. Und sie hat fast nicht gesprochen. Hat aber alles mitgekriegt, das merkte man dann daran, dass sie ab und zu mal einen Satz sagte, der uns immer umgehauen hat, ja. Also, der von einer solchen Präzision war, also wo man merkte, sie kriegt alles mit. Und sie hat ein paar gute Freunde gehabt, die dann für sie gesprochen haben, ja, also die so fast so wie souffliert haben. Adelheid Duvanel war offenbar eine sehr scheue, aber auch eigenwillige Frau. Die Literaturwissenschaftlerin Elsbeth Dangel hat 2021 das erzählerische Gesamtwerk von ihr herausgegeben. Und auch sie erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit der Autorin bei einer Vorlesungsreihe der Basler Universität Mitte der 90er Jahre. Diese Lesung von Adelheid Duvanel war wirklich eine, wie soll man sagen, eine Art von Erleuchtung. Erstens, sie kam nicht allein. Sie kam in Begleitung ihres Bruders und der Schwägerin. Man merkte gleich, das ist fast eine hilfsbedürftige Frau. Dann hat sie sich hingesetzt und mit großer Ruhe ihre Texte gelesen. Und gleichzeitig hatte ich immer den Eindruck, die hat Verhältnis zur Magie. Also es waren natürlich komische Zufälle, aber die passten so zu ihren Texten. Sie sagt, Wasser rauscht. Und in dem Moment war auch mal die Füße schon aufgesprungen, schon vorher, um ihr ein Glas Wasser zu bringen. Und dann spricht sie irgendwie von einer Glocke. In dem Moment klingelt die Universitätsglocke. Also das war richtig merkwürdig. Also das passte so. Ich denke, es war, ist natürlich Zufall, aber es war so merkwürdig passend zu diesen manchmal surrealen Texten, die sie da vorgetragen hat. Einige Tage später, die Sonne bückt sich, strahlt erbarmungslos unter die Markisen, die von den Ladenbesitzern über den Schaufenstern angebracht worden sind. schießt sich Agathes Mann am Küchentisch sitzend in den Kopf. Anfang Herbst wird Agathe ein Stück seines Gehirns hinter dem Kühlschrank finden. Agathe weint am offenen Grab, aber sie bemerkt das Fehlen der Trauer. So endet die Erzählung Das Fehlen der Trauer, die Adelheid Duvanel 1995 in der von Gerwig Epkes moderierten SWF-Sendung Lesart Live in Freiburg vor Publikum las. Es ist eine der ganz wenigen Rundfunkaufnahmen der Schweizer Autorin. Öffentliche Auftritte mochte sie nicht, Interviews mit Journalisten noch weniger. Und Erklärungen zu ihren Texten gab sie keine. Duvanel las bei ihren Lesungen meistens einfach nur vor und ging. Also sie hat wirklich keinen Metatext, sondern einfach nur Text. Die Sache, ja. Und das war toll. Es hatte natürlich dadurch auch eine unglaubliche Intensität. Und die Texte sind ja auch so, dass man auch immer sie gleich versteht. Ja, und vor allen Dingen, man versteht sie auch gleich auf vielen Ebenen. Und das beschreibt sie ja auch. Es gibt ja irgendwo so einen Brief, wo sie schreibt, nur wenn ich mich der Welt zum Fraß vorwerfe, kann ich Welt für mich erringen. Ja, das hat sie, glaube ich, gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe als Kind zu schreiben angefangen, weil mir niemand zuhörte. Ich hatte niemanden, zu dem ich reden konnte. Und deshalb schrieb ich alles auf, was mich beschäftigte, und machte eine Erzählung draus. Und die habe ich dann meinen Geschwistern jeweils erzählt. Das erzählte Adelheid Duvanel in einem ihrer seltenen Interviews 1986 der Literaturkritikerin Marie-Louise Bott im SWF. Sechs Bände mit ihren immer auch etwas unheimlich rätselhaften, lyrisch anmutenden Kurz- und Kürzestgeschichten, die meisten nicht länger als 2 bis 3 Seiten, hat sie von 1980 bis 1995 veröffentlicht. Dann starb sie überraschend in einer kalten Sommernacht am 8. Juli 1996, mit gerade einmal 60 Jahren. An Unterkühlung, hieß es offiziell, aber das war wohl nur die halbe Wahrheit. Von der Todesnachricht war auch Friederike Kretzen damals erschüttert. Nur wenige Wochen vorher hatte sie Adelheid Duvanel noch persönlich erlebt, furioser denn je. Kurz vorher habe ich sie, ich war irgendwie in der Programmkommission der Solothurner Literaturtage und habe sie eingeladen, dort zu lesen. Und ich erinnere mich wahnsinnig gut an diese Lesung, weil sie war wahnsinnig präsent und stark. Und es waren ziemlich viele Leute da. Und dann wurde es unglaublich still, unglaublich konzentriert. Und dann hatte das sowas, es gibt doch von Dürrenmatt so eine Geschichte, wo ein Zug in einen Tunnel fährt und irgendwann wird klar, diesen Tunnel verlassen die nicht mehr. Ja? Und es war wirklich so eine Stimmung. Ja? Jetzt sitzen wir in diesem Tunnel von Duvanel-Texten und das hört nie mehr auf. Ja? Und in dem Moment, als ich wirklich dachte, jetzt ist wirklich was Schlimmes, ja. Und dann schaut sie auf und guckt so in die Runde und sagt, ich lese noch 2 Geschichten. Und damit war klar, dann ist zu Ende. Sie hat genau mitgekriegt, was passierte und hat uns beruhigt. Ja, und dann kamen alle so wie aus diesem Tunnel wieder raus und wussten, es wird enden. Ja, also das war toll. Und da hätte ich nie gedacht, dass sie 4 Wochen später so aus dem Leben geht. Ja. Ich lese eine Erzählung und die Erzählung, die ich lese, heißt Die Verletzung. Frau Biesele schließt die Tür ihres Hauses auf, das von Wiesen mit kahlen Bäumen und Büschen umgeben ist. In der Ferne lagern Hügel wie blaue, schlafende Tiere. Der Schnee auf ihrem Rücken scheint sie zu wärmen. Die Wintersonne ist eine tumbe Kristallkugel. Nicht wenige, die Adelheid Duvanel damals persönlich kannten, rätselten nach ihrem Tod, ob es nicht vielleicht Selbstmord war. Darunter auch ihr damaliger Lektor Klaus Siblewski. Es gibt ja eine Theorie bei Hölderlin, dass der Hölderlin sich durch Wandern umbringen wollte, also der dann von Bordeaux zurückgekommen ist und in Nürtingen kurz bei seiner Mutter war und dann bis in die Schweiz aufgebrochen ist und so lange wandern wollte, bis er tot umfiel. Und so etwas ging mir eigentlich, als ich die Nachricht erhielt von dem Tod von Adelheid Duvanel, auch durch den Kopf, ob es nicht so ist, dass eigentlich jemand auf diese Art und Weise aus dem Leben scheiden wollte. Ich hatte als Kind tatsächlich Anfälle von großem Lebensüberdruss, schrieb Duvanel kurz vor ihrem Tod in ihrem autobiografischen Kindheitsrückblick Innen und Außen. Ein Schlüsseltext in ihrem Werk. Ich glaube, deshalb bemühte ich mich nie, mich auch nur in Gedanken in meine Umwelt einzurichten. Das heißt, mich auf meine Umwelt abzustimmen. Mir lag auch nicht daran, sie mir untertan zu machen. Und ich unterordnete mich nur zum Schein. Jede Konvention war mir verhasst. Doch ich gab mich willig, weil ich nicht unangenehm auffallen wollte. Ich baute meine Welt innen aus. Da wurden alle Grenzen gesprengt, während ich die Grenzen des Außen sehr eng absteckte. Ich weigerte mich, mich in der äußeren Welt der Enttäuschungen heimisch zu fühlen. Sie hat sich geweigert, in dieser Welt heimisch zu werden. Und ich glaube, das gilt auch für fast alle ihrer Figuren. Das sind Menschen, die sich nicht an das Hiersein gewöhnen können, wie es einmal heißt, oder die mit den Spielregeln dieser Welt nicht zurechtkommen. Im schwach beleuchteten Korridor rasiert sich Frau Bieseles Untermieter vor dem Spiegel. Da er klein ist, müsste er für die Ausübung dieser Tätigkeit im Badezimmer auf einen Stuhl steigen. Frau Biesele ist ihm dankbar, dass ihn sein Sinn für Würde daran hindert. Und dann gab es wirklich immer wieder Leute im Publikum, die sagten, ja, aber sie war doch krank. Und dann habe ich immer versucht zu sagen, nein, sie war anders, aber sie war nicht krank. Man muss nicht verrückt sein. Ja? Man kann anders sein. Man kann ein anderes Verhältnis zur Ordnung haben. Und auch das hat was mit der Ordnung zu tun. Am Basler Rheinufer entlang gehen wir Richtung Wettsteinbrücke. Friederike Kretzen schaut auf den grau dahinströmenden Fluss. Der Rhein und die Sehnsucht nach dem trostspendenden, reinigenden Flusswasser kommt auch in Duvanels Geschichten öfter vor. Ihre meist schwer vom Schicksal gebeutelten Figuren, Vereinsamte, Drogensüchtige oder Kranke, zieht es in ihrer Not immer wieder ans Basler Rheinufer. Auch die alte fromme Nina aus der Erzählung Die goldene Uhr, die sich von Gott vergessen glaubt. Eines Nachts bringt sie Gott deshalb ein Opfer und schmeißt ihre goldene Uhr in den Fluss. Nina durchquerte die Stadt zu Fuß, um an den Fluss zu gelangen. Die Einsamkeit wehte aus ihr wie ein kalter Wind und schob alle Gegenstände von ihr fort. Ein Dutzend von jenen Tieren, von welchen man glaubte, sie seien ausgestorben, versammelte sich auf der Brücke. Nina dachte, es seien Teufel und betrachtete sie aufmerksam. Sie betrat die Brücke, schob den langen Ärmel ihres Mantels zurück, nahm die Uhr vom Handgelenk und warf sie über das Geländer. Die Tiere sahen das Gold blinken. Sie entfalteten Flügel und fielen wie Selbstmörder in die Wellen, denn die Flügel waren, wie Nina verwundert feststellte, zu kümmerlich, um sie zu tragen. Nina spürte Gott, wie ein einschlafendes Kind die Puppe fühlt. Langsam, mit malenden Kiefern, schlurfte sie davon. Wie für Duvanel selbst hat die innere Gedanken- und Traumwelt auch für ihre Figuren große Bedeutung. Immer wieder tauchen in ihren kurzen Erzählungen nicht erklärbare Phänomene und Visionen auf, sowie die umherfliegenden Teufelchen in Ninas Geschichte. Oft sind Natur und Dinge belebt, verhalten sich menschenähnlich. Die Kastanienbäume taten so, als ob sie den Sommer unter ihren Blättern gefangen hielten. Die Stadt duckte sich in einem kalten, unfreundlichen Licht. Der Wind packt die Bäume im Genick und schüttelt sie. Ein Stück Pappe richtet sich mitten in der Straße auf und hopst eine kurze Strecke, dann legt es sich wieder hin. Solche animistischen Sprachbilder verleihen Duvanels kurzen Erzählungen etwas träumerisch-märchenhaftes, obwohl es meist drastisch um Menschen in existenziellen Notlagen geht. Und es ist diese Mischung aus Realismus und Surrealismus, der ständige Wechsel zwischen Lakonie und Poesie im Erzählton, der den speziellen, unverwechselbaren Duvanel-Sound erzeugt. Es rutscht so in diesen Texten. Das ist, finde ich, hohe Kunst. Und hinzu kommt ja noch, es ist ja nicht nur Menschendarstellung, sondern es sind ja Räume, es sind Naturschilderungen. Mitten in dieser Stadt, es ist ja fast immer nur ein städtisches Milieu, mitten in dieser Stadt gibt es ja die Natur als Akteurin, die da reinspielt. Oft ist es eben nur Himmel, weil man in der Stadt ja nicht viel mehr als Himmel sieht oder einzelne Bäume. Das sind lebendige Requisiten in diesen Texten. Das ist auch sehr beeindruckend. Es regnet noch immer. Die Basler Wettsteinbrücke liegt im Dämmerlicht. Eine schwebende, fast schauerromantische Szenerie. Also ihre Geschichten sind zum Teil wahnsinnig erschreckend. Und es hat eigentlich eine Weile gebraucht, bis ich im Grunde auch das Komische und diesen wahnsinnigen Humor. Viele der kleinen literarischen Porträts von Adelheid Duvanel wirken wie Blitzlichter auf Menschen, die am Rand einer Katastrophe stehen. Jeden Moment droht in diesen Erzählungen etwas zu kippen, könnte etwas Furchtbares geschehen. Gleichzeitig haben die Katastrophenheldinnen und Helden aber auch immer etwas Humorvolles an sich. Friederike Kretzen wurde das zum ersten Mal bei einer langen Lesung mit Duvanel-Texten bewusst, 2022 mit Studierenden am Literaturinstitut in Biel. Wir haben so eine Mammutlesung gemacht, 4 Stunden nonstop Duvanel lesen, ja. Ja, es war wie eine Droge, ja, ganz viel Duvanel lesen. Und ich habe mitgelesen, weil es nicht so viele Studenten noch waren, und bin plötzlich an ein Detail gekommen, was ich dann so komisch fand, dass ich so lachen musste. Und dann habe ich versucht, weiterzulesen. Das gibt's ja, ne? Man muss dann immer weiter lachen. Und die anderen mussten auch lachen. Und dann habe ich das auch nochmal versucht zu erklären. Also dieser Aberwitz von diesen Details. Also ich glaube, es muss einem fast passieren, dass man da so hineingerät, weil man nicht vorbereitet ist und dann merkt, das ist so komisch. Der Untermieter ist Künstler, wie er seit Jahren beteuert, und nebenbei notgedrungen Lehrer an einer Privatschule. Ein Künstler kennt keine Erholung, muss immerzu daran denken, wie er die Welt, die sich gegen ihn auftürmt, in Kunst verwandeln kann. Er erzählt Frau Biesele, wie Beethoven während eines Spaziergangs bei stürmischem Wetter Noten, die ihn plötzlich anfielen, in seiner Bedrängnis auf einen fremden Fensterladen schrieb. Der Untermieter will Frau Biesele einmal mehr zeigen, wie es um ihn bestellt ist, aber sie sagt in ihrer Einfalt: La vie est faite de petites choses. Die Hauptsache ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat. So furchtbar hat sie ihren Untermieter noch nie verletzt. Dass sie keine schöne Frau ist, fehlt dem Schmerz, den sie ihm zugefügt hat, die Süße. Mit ihren Kurzporträts von oft schrulligen Einzelgängern hatte Adelheid Duvanel schnell Erfolg. Jeder ihrer 6 Erzählbände wurde in den deutschsprachigen Feuilletons gelobt. Man verglich die Autodidaktin aus Basel mit großen Erzählern wie Robert Walser oder Franz Kafka. Trotzdem kam Adelheid Duvanel nie über den Status eines Geheimtipps hinaus. Und nach ihrem Tod 1996 geriet ihr Werk in Vergessenheit. Keine Seltenheit im lange männerdominierten Literaturbetrieb, auch in der Schweiz, meint Friederike Kretzen. Also ich kenne so viele großartige Schweizer Schriftstellerinnen. Und sie sind alle vergessen. Sie werden sofort vergessen. Auch Duvanel ist eigentlich schon wieder dabei, vergessen zu werden. Sie kommen nicht in den Kanon, sie werden nicht tradiert, sie werden nicht in den Schulen gelesen. Man sagt nicht, es gibt großartige Frauen und wir beziehen uns auf sie. Also es ist wie wenn die Literatur von Frauen eine unbezügliche Größe wäre. Adelheid Duvanel war keine laute, durchsetzungsstarke Autorin und sie lebte lange in prekären Verhältnissen. Eine Wohnung im wohlhabenden Basler Viertel St. Alban, durch das wir gerade laufen, konnte sie sich nie leisten. Und hier, das ist die Großbasler Seite, das St. Alban Vorstadt ist das hier. Und das war früher, war das so eben die Armengegend, aber jetzt ist es so wirklich die reichen Gegend. Das kann man hier in diesen Häusern sehen. Wir haben natürlich einen wahnsinnig tollen Blick auf den Rhein und das sind alles so Wahnsinnshäuser, ja. Also ich nehme an, Frau Duvanel war nicht sehr oft in diesem Viertel unterwegs. Nee, aber sie kommt von Pratteln. Ja. Pratteln ist so ein Vorort von Basel, also tiefste Provinz. Und dann sind sie in so ein Reihenhaus gezogen. Ja, sie beschreibt es, dass das ganz schrecklich war, als sie dann da eingezogen sind in diese Mietshäuser. Und ich glaube, dass in diesen Mietshäusern natürlich auch so die ganze soziale Kontrolle ziemlich eng und furchtbar war. Bis auf einen einjährigen Aufenthalt auf der spanischen Insel Formentera 1968-69 hat Adelheid Duvanel ihr ganzes Leben in Basel verbracht. Als ältestes von vier Kindern wurde sie am 23. April 1936 in Pratteln geboren. Duvanels Vater, Georg Feigenwinter, hatte sich in den 1930er Jahren für Pratteln als Wohnort entschieden, weil er als Jurist und späterer Strafgerichtspräsident im Nachbarort Liestal arbeitete. Als frommer Katholik erzog er seine vier Kinder streng, wohl streckenweise überstreng. Zumindest taucht die Wut auf einen autoritären Vater öfter in Duvanels Erzählungen auf. Und irre ist einfach, dass die Mutter ungefähr nie vorkommt in den Geschichten. Er ist immer der Vater. Und dem wünscht sie den Tod mehrmals, ja. Und da ist sie eigentlich, ich finde, da ist sie wirklich wehrhaft gegen diesen Vater. Ja. Aber ich glaube, gegen diese ganze Gesellschaft, die so jemanden wie sie einfach nicht haben wollte. Und diese Abweichung, die sie, glaube ich, von Anfang an hatte, das wurde einfach nicht toleriert. Am Anfang aber waren die Eltern offenbar durchaus stolz auf ihre musisch talentierte Tochter. Schon als Grundschulkind dachte sie sich Geschichten für ihre Geschwister aus. Es gibt ja so Schilderungen also von ihren Geschwistern, dass sie ja schon so als 6-7-Jährige Hörspiele geschrieben hat und für ihre Geschwister aufgeführt hat, das auch für die anderen so inszeniert. Schon diese frühen Geschichten von Adelheid Duvanel fielen den Lehrern auf und wurden an ihrer Schule öffentlich vorgelesen. Davon berichtet ihr jüngerer Bruder Felix Feigenwinter in einem Text über seine Schwester. Im Jahr 2000 trug er ihn in einer Sendung des Saarländischen Rundfunks vor. Ich war stolz auf meine Schwester, als uns die Lehrerin in der ersten Primarklasse eine von Adelheid geschriebene, farbig illustrierte Kindergeschichte vorlas. Adelheid hatte schon früh den Ruf eines Wunderkindes. Für ihre frühen Schreibversuche habe es einen konkreten Auslöser gegeben, sagt Felix Feigenwinter, nämlich den plötzlichen Tod des jüngeren Bruders Stefan noch im Säuglingsalter. Für Adelheid sei dieser Verlust so schockierend gewesen, dass sie den toten Bruder im Beisein der Geschwister regelmäßig herbeifantasiert habe. Als kleines Mädchen erfand sie Rituale, mit denen sie mit Stefan in Verbindung treten wollte. So verschwand sie in ihrer Einbildung in einem Spiegel, um den toten Brüderchen zu begegnen. Dieses unheimliche, gespenstische Spiel hatte sie derart überzeugend fantasiert, dass ich damals als kleiner Bruder überzeugt war, es gelänge ihr, mit dem verstorbenen Bruder wirklich in Kontakt zu treten. Der Tod dieses Brüderchens, mit dem sie ja dann nach seinem Tod auch sprechen konnte, also ich glaube, da kamen schon so ihre anderen Antennen irgendwie so zum Vorschein, ja. Und hat dann eben für die anderen Geschwister das so wie übersetzt, ja, was der sagt und wie es dem geht. Die kindlichen Totenbeschwörungen Duvanels zeigen, wie früh sich die Autorin schon als Kind in ihre Fantasiewelt zurückzog und wie zugänglich sie für Übersinnliches war, meint Friederike Kretzen. Ja, ne, also dass sie wirklich so andere Verbindungen hatte. Und einfach auch vieles wahrgenommen hat und nicht bereit war, so zu tun, als ob sie das nicht wahrgenommen hätte. Mein Bett, in dem ich als Kind schlief, träumte, spielte und Krankheiten wie gefährliche Schluchten durchquerte, um daraufhin wunderbar erhöht, gesunden neuen Tagen entgegenzudämmern, betrachtete ich als Gefährten. Es bedeutete für mich Zuflucht. War oft gar ein Mutterersatz. Im Bett liegend wähnte ich mich geborgen, getröstet und sicher vor allen Gefahren. Auf der Wettsteinbrücke kommt uns vielspurig der Autoverkehr entgegen. Basel gilt mit seinen vielen Museen und Ausstellungsorten als Kunstmetropole und als eine ungewöhnlich freigeistige Stadt in der Schweiz. Ist ein bisschen anders als die anderen Städte. Ja, es ist wirklich offen, einfach durch diese Grenznähe. Also sie stimmen immer noch unglaublich progressiv ab. Also es ist wirklich so mit die Stadt, die am linkesten oder am offensten abstimmt. Und sie haben ja auch wahnsinnig viel Handel getrieben. Also der Rhein ist natürlich die Verbindung nach Holland, von Holland nach Übersee. Also in der Mentalität der Stadt ist es irgendwo zugegen. Ja. Also. Wir schlendern zur Altstadt hinunter, zum Café Atlantis. Bis in die 1980er Jahre hinein ein zentraler Treffpunkt für die linkspolitische Basler Subkultur. Ah, ich sehe es, davon ist das. Da ist es Atlantis. Auch die junge Adelheid Duvanel kam seinerzeit in dieses Café. Und zwar durchaus auch alleine, nur in Begleitung ihrer Zigaretten und cooler Bücher, der damals angesagten Existenzialisten. So jedenfalls sieht man sie als 16-Jährige auf dem Cover des von Elsbeth Dangel herausgebrachten Erzählungsbands. Ein hinreißendes Fotoporträt der jungen Duvanel, die, nihilistisch, in Schwarz gekleidet, an einem Tisch im Atlantis sitzt und melancholisch in die Ferne blickt. Während der Pubertät war Adelheid Duvanel immer öfter in Konflikt mit den Erwachsenen geraten. Aus dem beklatschten Wunderkind war eine Problemjugendliche geworden. Der Schock über den familiären Umzug in ein Liestaler Reihenhaus ohne Garten mag dabei eine Rolle gespielt haben. Noch verstörender für die 14-Jährige aber war wohl ein vom Vater angeordneter Schulwechsel auf ein streng katholisches Internat. Als die Schwester ein Jahr später ins Elternhaus zurückkehrte, erinnert sich ihr Bruder Felix, habe sie traumatisiert gewirkt. Die störrische Teilnahmslosigkeit der Tochter verstärkte sich schließlich so sehr, dass die Eltern sie mit 17 in die Basler Psychiatrie brachten. Dort diagnostizierte man bei ihr eine angebliche Schizophrenie. Sie ist ja sehr früh in die Psychiatrie gekommen, damals noch von den Eltern dorthin gebracht und eben diese Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass Adelheid Duvanel mit dem Gewehr ihres Vaters durch die freie Straße, das ist hinten so eine Einkaufsstraße, gelaufen ist und in die Schaufenster geschossen hätte. Was? Ja. Und da ist sie in die Psychiatrie gekommen und da hat man sie wirklich mit Elektroschocks und mit Insulinschocks behandelt. Ja. Also das ist so richtig hart, ja. Also richtig schrecklich. Und zwar lange. Ich entsinne mich, dass ich einmal in Liestal mit meinem Rucksack eine ganze Stunde lang am falschen Ort auf den Lehrer und die Klassenkameraden wartete, ehe ich unsäglich einsam und traurig heimwärts zottelte, um das Picknick, das mir meine Mutter für die Schulreise eingepackt hatte, am Stubentisch zu verzehren. Solche Erlebnisse häuften sich, als ich älter wurde. Es gab eine Zeit, da hatte ich nicht nur außen, sondern auch innen jede Orientierung verloren. Das war, als wir aus dem Liestaler Haus mit dem großen Garten auszogen. Ich denke, dass auch Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradies lange Zeit umherirrten, bis sie einen Platz fanden, auf dem zu leben sich lohnte. Die kränkende Erfahrung, grundsätzlich anders und von der sogenannten Normalität ausgeschlossen zu sein, haben auch alle Heldinnen und Helden Duvanels in sich aufgespeichert. Wie die Autorin wirken auch sie quer ins Leben gebaut, sind nach bürgerlichen Maßstäben mehr oder weniger gescheitert. Die überforderten, alleinerziehenden Mütter, von denen Duvanel erzählt, die verwahrlosten Kinder, die erfolglosen Möchtegern-Künstler, die rettungslos Vereinsamten oder chronisch Kranken. Dieses faktisch desolate Personal müsste man eigentlich bemitleiden. Und doch lesen sich Duvanels Texte gar nicht wie Verlierer-Stories, sondern manchmal geradezu heiter. Etwa in der eigentlich todtraurigen Geschichte Der Engel, in der der Grundbuchbeamte Arthur, trotz aller Versuche, mit Menschen in Kontakt zu kommen, seine Einsamkeit nicht überwinden kann. Arthur war keineswegs gedankenfaul und er bildete sich weiter, indem er Kurse besuchte, die ihm gewandte Umgangsformen, Kochen, Fotografieren und Stenografie beibrachten. Er bemühte sich, den menschlichen Kontakt zu pflegen Doch wo er sich auch in die unsichtbaren Zelte einschleichen wollte, in welchen er die anderen Menschen einzeln oder in Gruppen vermutete, stets stand ein Engel davor und verwehrte ihm den Eingang mit der Geste eines Coiffeurs, der es bedauert, keine weitere Kundschaft mehr bedienen zu können. Also dieser Fall von Engel zu Coiffeur, das ist so Duvernel, da muss man lachen. Und trotzdem ist dieser Arthur in keiner Weise desavouiert oder irgendwie lächerlich gemacht, sondern sie schafft es, so eine Fallhöhe reinzubringen und sie bleibt immer bei ihren Figuren. Es gibt eigentlich keine einzige, über die sie sich je lächerlich machen würde. Das ist absolut das Faszinierende, was ihr Werk ausmacht. Diese Figuren haben alle, es sind sehr, sehr häufig weibliche Figuren, die haben alle etwas, was ich immer so bezeichnen würde als eine untergründige Form von Widerständigkeit. Sie scheinen irgendwie angepasst, sich durch die Welt zu bewegen, aber bewahren dennoch auf eine unglaublich resistente Weise ihren eigenen Kopf. Und das ist das, was diesen Ton dieser kurzen Prose ausmacht. Und meine Figuren, meine Menschen, die ich beschreibe, die haben Mühe mit dieser Welt. Sie frieren, ich schreibe das einmal, ich friere an der Seele. Nämlich, dass die Autorin das Verzweifelte oder das auch eigentlich Ausweglose von vielen Figuren in eine Stärke ummünzen kann. Und dass diese Figuren in irgendeiner Weise sich zwar aus ihren schwierigen Lebenssituationen nicht befreien können, aber trotzdem so etwas wie ihre Ehre bewahren, ihre Würde bewahren, sich nicht anpassen, nicht nach dem Willen der anderen und seines gute Ratschläge richten. Und insofern sind diese Geschichten ja, das sind ja eigentlich keine Untergangsgeschichten, sondern das sind so poetisch sehr klar formulierte Selbstbehauptungsgeschichten. Ich kann nur sagen, sie leisten passiven Widerstand. Sie gehen eigentlich nirgendwo hin, sie bleiben, sie verharren. Aber sie ziehen sich ins Innere zurück. In der Basler Altstadt, nur ein paar Schritte vom Café Atlantis entfernt, liegt die Kunsthalle. Ein neoklassizistischer Prachtbau und das älteste Kunstmuseum der Schweiz. Eigentlich der Ort des größten Triumphs für die lange unerkannt vor sich hinschreibende Adelheid Duvernel. Denn hier überreichte man ihr 1987 feierlich den Literaturpreis der Stadt Basel. Doch wie so oft in ihrer Biografie war auch dieser Triumph überschattet. Und wir waren alle bei der Preisverleihung, sind dann mit ihr dann noch in das Lokal. Und dann kam ihre schwer drogensüchtige Tochter. Und wir sahen alle, dass sie ihren Scheck von 20.000 Franken der Tochter gegeben hat. Ja, weil die brauchte Geld. Sie hatte Schulden. Als Drogensüchtige macht man Schulden. Und das war, wir waren alle so, das weiß ich noch gut, das hat uns so affiziert, ja, dass sie ihr diesen Scheck einfach der Tochter gibt. Ja. Mit 26 hatte Adelheid Duvernel geheiratet. 2 Jahre später war sie Mutter geworden. Jahrelang lebte sie in bitterer Armut, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, war zwischendurch auf Sozialhilfe angewiesen. Die Szene, in der sie der heroinsüchtigen Tochter das gesamte Literaturpreisgeld gab, geht Friederike Kretzen bis heute nicht aus dem Kopf. Spiegelt sich darin doch ein grundlegendes Dilemma von Duvernels Leben wider. Ihre Aufopferung für Ehemann und Tochter. Da hat die Tochter noch gelebt und die war einfach wirklich bemitleidenswert, also, ja, weil sie wirklich so drogensüchtig war. Ja. Ich glaube, die hat irgendwie mit 14, 15 angefangen. Ja, also. Und der Mann, also dieser Duvernel-Mann, der war ja auch schwer alkoholkrank und in ihren Texten ist ja auch viel Personal, was drogensüchtig ist. Ja, also, ja, das gehört aber eigentlich so fast dazu. Ja. Es ist unglaublich, was sie aushalten musste. Dieses Leben, ich weiß nicht, ob wir das ausgehalten hätten. Es ist ein Elend, wirklich. Es ist unglaublich. Es ist erschütternd, finde ich. Der Züricher Verleger Erwin Künzli veröffentlicht im Herbst 2024 erstmals Briefe der Autorin. Anhand der privaten Briefe lässt sich erst ermessen, was für eine Leistung Adelheid Duvanel unter schlimmsten Bedingungen vollbracht hat. Die Tochter ist drogenabhängig. Sie wohnt dann irgendwann teilweise bei ihr, weil sie auch noch AIDS-krank ist. Und sie tut alles für ihre Tochter. Sie zahlt ihr auch Kokain, Drogen teilweise. Und die Tochter muss dann dealen, um ihren Konsum zu organisieren, sich leisten zu können. Und dann gehen natürlich in der Wohnung Dealer ein und aus. Die Wände sind mit Blut gespritzt, es liegen Spritzen rum. Es ist ein unglaubliches Elend. Ich glaube, ich habe wüsste nicht wann, so Briefe gelesen mit dieser Fallhöhe von literarischer Können und Kunst und Bewusstsein darüber und dem sozialen Elend. Eine bizarre Situation. Einerseits bekommt Adelheid Duvanel in den 1980er Jahren viel Lob und Anerkennung als Schriftstellerin. Andererseits ist sie ständig von Gewalt und Elend bedroht. Mit dem Vater ihrer Tochter führt sie eine ausgesprochen schwierige Ehe. Den 5 Jahre jüngeren Maler Joseph Duvanel, Sohn einer indischen Mutter und eines Schweizer Vaters, von Freunden kurz Joe genannt, hatte sie durch ihren Bruder Felix kennengelernt. Auf die damals 26-jährige Adelheid, die seinerzeit völlig isoliert bei den Eltern wohnte, muss der attraktive Joe wie eine Erlösergestalt gewirkt haben. Ich muss gestehen, dass ich an dieser ersten Begegnung, die ja so schicksalshafte, schwere Folgen haben würde, nicht unschuldig war. Den jungen Duvanel kannte ich schon einige Zeit, bevor Adelheid ihn traf. Ich brachte ihn in die Wohnung meiner Eltern, um ihn Adelheid vorzustellen, weil ich dachte, der Kontakt mit einem jungen Künstler würde sie, die sie ja selbst malte und immer noch bei den Eltern lebte, ein wenig aus ihrer Isolation herausbringen. Betonen muss ich allerdings, dass der Joe Duvanel noch keineswegs der Macho der späterer Jahre war. Joe Duvanel war damals, als sie ihn Adelheid kennenlernte, ein eher sanfter, gefühlvoller, ja warmherziger, musisch orientierter Außenseiter. Zum egoistischen, herrischen, despotischen, ja brutalen Haustyrannen hat er sich erst Jahre nach der Heirat entwickelt. Heftig ineinander verliebt, heiraten Adelheid und Joe Duvanel 1962 überstürzt. Ihre gemeinsame Wohnung wird schnell zu einem beliebten Treffpunkt der Basler Bohème. Künstlerisch frei entfalten aber kann sich Adelheid Duvanel, die nicht nur schreibt, sondern auch malt, in dieser Ehe nicht. Denn Joe verwandelt sich nach der Hochzeit schon bald in einen launischen, alkoholsüchtigen und schließlich zur Gewalt neigenden Egomanen. Er betrügt seine Frau mit wechselnden Geliebten und verlangt von ihr, dass sie sich seinem Kunstgenie unterordnet. Er hat ihr ja dann auch, das ist ja auch der Wahnsinn, das Malen verboten. Ja, also er war Maler. Ich glaube, nicht wirklich ein guter Maler, aber ein Wahnsinnsanspruch. Und eben immer diese Feste und immer die Freunde und immer so auf großem Fuß gelebt. Und ich glaube, dass sie das auch zum Teil finanziert hat. Die Lebensbedingungen von Adelheid Duvanel waren immer so, dass sie eigentlich als Frau und als Autorin kaum eine Entfaltungsmöglichkeit gefunden hat. Sie, wie ich das später erfahren habe, von ihrem Ehemann sozusagen in die Küche geschickt wurde. Klaus Siblewski, der ehemalige Lektor von Adelheid Duvanel. Dass also auch die Leute, mit denen sie umgeben war, eigentlich zu ihr gesagt haben, ja, also das, was sie da malen und schreiben würde, das sollte sie doch vergessen, sie sei doch eine Frau und von ihr würde man nichts erwarten. Joe Duvanel fürchtet aber nicht nur die Konkurrenz seiner Frau. Er lässt sie auch finanziell und bei der Betreuung der gemeinsamen Tochter im Stich. Als faktisch Alleinerziehende kann Adelheid Duvanel sich darum nur die billigsten Wohnungen leisten und muss in Basel häufig umziehen. Die meisten ihrer Quartiere sind schäbig, eng und laut und liegen oft auf der ärmlicheren Kleinbaseler Seite der Stadt. Friederike Kretzen und ich fahren mit einer der Rheinfähren hinüber. Gut, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir einmal über den Rhein gefahren. Jetzt sind wir über den Rhein gefahren, jetzt sind wir in Kleinbasel. Und das ist eigentlich eher so das Gebiet, wo Duvanel gewohnt hat. Und da gibt es dann so Straßen wie den Bläsiring. Da hat sie mal gewohnt. Und es sind auch alles so kleine Straßen mit kleinen Häusern. Die kommen mir auch in ihren Texten sehr stark vor. Das sind oft so, ja eben, arme, kleine, laute, umfahrene Zimmer, Wohnungen. Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei. Jetzt ein TÜV. Ein Auto fährt an, eine Frauenstimme direkt vor meinem Fenster. Spanisch? Das Tram rattert. Eine Autotür schlägt zu, ein Auto fährt vorbei, das Tram, ein TÜV. Laute Schritte. Zuerst vor dem offenen Küchenfenster, dann vor dem geschlossenen Zimmerfenster. Ein TÜV, ein Auto, wieder ein Auto. Ein Motor heult direkt vor meinem Fenster auf. Bremsen kreischen. Drei Männer rufen sich laut etwas zu. Liebe Maya, ich kann nicht 21 sagen, ohne dass nicht Lärm wäre. Ich kann gar nicht notieren, was alles gleichzeitig geschieht. Verstehst du, dass ich ohne Schlafpillen nicht schlafen kann? Verzweifelte Zeilen Duvanels an ihre Schriftstellerfreundin Maya Beutler Anfang der 80er Jahre, als sie mit ihrer Tochter mal wieder in einer besonders schäbigen Einzimmerwohnung gelandet ist. Es wird nachvollziehbar, warum sich die Autorin oft nicht anders zu helfen wusste, als sich immer wieder auch selbst in die Psychiatrie einzuweisen. Auf dem weitläufigen Klinikgelände vor den Toren der Stadt fühlt sie sich sicher. Vor dem Lärm, dem Elend, vor ihrem brutalen Ehemann und ihrer suchtkranken Tochter. Und in der Psychiatrie findet sie nach einem besonders schweren Zusammenbruch 1979 endlich die Ruhe zum Schreiben. Ausgerechnet dieser Komplettabsturz wird für Duvanel zum Startpunkt ihrer Literaturkarriere. Nur ein Jahr später, 1980, erscheint ihr erster Erzählband. 1981 liest sie beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und noch im selben Jahr lässt sie sich vom herrischen Joe scheiden. Letztlich aber schafft es die sanftmütige Autorin nie, ganz den Kontakt zum toxischen Ex-Mann und ihrer Tochter abzubrechen. Eigentlich wechselte sie zwischen Psychiatrie und einer Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob man das, wo sie gewohnt hat, wirklich als Wohnung bezeichnen kann. Es war ein Leben eigentlich auf des Messers Schneide. Ich habe ja sehr, sehr viele Briefe von ihr bekommen. Wir haben meistens mit Briefen miteinander verkehrt. Und dort stand eigentlich in jedem Brief das Unglaublichste drin. Also nach diesem Brief konnte man eigentlich immer nur denken, ja, also wie lebt jemand mit dem, was dort beschrieben ist, weiter? Sie lebte aber weiter. Wie für manche andere Schweizer Schriftsteller, etwa Friedrich Glauser oder Robert Walser, wird auch für Adelheid Duvanel die Psychiatrie mit der Zeit regelrecht zu einem zweiten Zuhause. Zu einem Refugium, in dem sie viele ihrer Erzählungen schreibt. Die sind zwar deutlich autobiografisch inspiriert, aber nie direkt auf ihr Leben bezogen. Und auch wenn darin mehrfach Psychiater und Psychiatriepatientinnen vorkommen, sollte man sich hüten, sie als biografische Schlüsseltexte zu lesen, meint Friederike Kretzen. Die darin beschriebenen, ausschließlich männlichen Psychiater bedachte Duvanel gern mit beißendem Spott. Zum Beispiel in dem Text »Das Brillenmuseum«. Wie sich doch die psychiatrische Klinik dieser Stadt vergrößert? Es wird ständig gebaut. Die Klinik wirbt mit Plakaten. Kommen Sie zu uns, werden Sie Patient. 1000 Psychiater erwarten Sie. Ich wollte einmal über diese Klinik eine Erzählung schreiben. Ich wollte zum Beispiel den Satz: Die Patientin warf ihrem Arzt einen fetten Traum vor, verwenden. Die Ärzte hätten es aber nicht geschätzt, mit gierigen Tieren verglichen zu werden. Mit entthronten Löwen, denen nicht der Löwenanteil zusteht, sondern die froh sein müssen über jeden Happen Traum, den ihnen die Patienten hinwerfen. Wenn die Patienten dies nicht täten, müssten die Psychiater hungern an ihrer Seele und an ihrem Geist. Sie ziehen den Patienten eine Haut nach der anderen ab und verzehren diese Häute. Oft lassen die Ärzte einen Patienten mit nur noch einer Haut austreten. Sie erklären ihn für gesund, doch nach einigen Wochen ist er wieder in der Klinik. In Wirklichkeit können sie niemanden für immer gesund machen. Und dann beschreibt sie einfach sehr genau, was da im Grunde passiert. Ja, also, dass diese Psychiater gierig sind auf die Träume der Patienten. Die sind süchtig nach diesen Versehrtheiten und was aus diesen Versehrtheiten an anderen Wahrnehmungen spricht. Ja. Also das beschreibt sie wahnsinnig toll. Und sie sagt dann, und wenn dann die Patienten nicht mehr doppelt wahrnehmen, also das nicht mehr unterscheiden können, dann sind sie für die Psychiater uninteressant geworden. Und dann werden sie einfach weggelegt und zur Seite gelegt. Also, ja, und das ist irgendwie, das ist noch ziemlich toll. Psychiater, die sich von den Seelenhäuten ihrer Patienten ernähren? Das klingt im Wortsinn verrückt und nach einer Albtraumfantasie, die automatisch eine radikale Perspektivverschiebung provoziert, samt der beunruhigenden Frage, wer hier eigentlich geisteskrank ist. Sind es die Patienten oder nicht doch eher die Psychiater mit ihrem Hunger nach frischem Seelenstoff? Duvanels Texte haben viele solcher Kippmomente, meint Herausgeberin Elsbeth Dangel, in denen nicht nur das Schreckliche überraschend ins Komische umschlägt, sondern auch das vermeintlich Normale ins Fragwürdige. Es sind keine sozialkritischen Erzählungen, sondern sie gibt diesen Menschen ein Eigenleben, sie stellt die dar und schlafwandlerisch gehen die durch die Welt. Die haben innen ihr unglaublich reiches Innenleben und das kann ihnen überhaupt niemand rauben. Und das mit so einer traumwandlerischen Sicherheit bewegen die sich. Wirklich, es sind eigentlich, wie nennt man so, ja, Schlafwandler, die so auf dem Seil gehen und aber nicht abstürzen. So kommen sie einem manchmal vor, diese Figuren. Marilou fällt ein, dass die Mutter gesagt hat, Papa gehöre nirgendwo hin. Auch Marilou hat die Empfindung, nirgendwo hinzugehören. Sie steht am Tisch, schreibt mit einem Kugelschreiber in ihr Notizbuch, das sie Tizbuch nennt und von Papa zu ihrem 8. Geburtstag geschenkt erhielt, ihren Namen und fragt, Mutter, ist es wahr, dass wir Menschen voller kleiner Lebewesen sind? Über alles leben, auch in der Luft. Wir atmen kleine Lebewesen ein, antwortet die Mutter. Da meint Marilou, aber gell, wir sind für uns selber die Hauptperson. Das gefällt der Mutter. Sie lächelt. Adelheid Duvanel erzählt Geschichten vom Wert des menschlichen Lebens an sich, ohne Bewertung. Denn ihre eigenwilligen Figuren sind für sich selbst immer schon per se die Hauptfiguren, also von vornherein ein Glücksfall. Und zwar einfach nur deshalb, weil sie am Leben sind. Das ist ja das ganz Wichtige. Also es wird auch keiner angeklagt. Ja, also es sagt keiner, ich bin ein Opfer, weil das Opfer verlangt ja immer nach einem Täter oder nach einer Tat, sondern sie weist im Grunde unsere üblichen Versionen, was das Leben ist, was das Leben wertvoll macht, was das Glück ist, alles zurück. Und zwar nicht, indem sie sagt, ich bin dagegen, sondern sie unterläuft es völlig elegant. Es ist spät geworden. Im Abendlicht werfen wir einen letzten Blick auf die Großbaseler Uferpromenade mit ihren historischen Prachtbauten. Beim Abschied sagt Friederike Kretzen, Adelheid Duvanel sei keine literarische Anwältin der Entrechteten gewesen, auch wenn sie oft aus der Perspektive sozialer Underdogs geschrieben habe. Eher eine sanfte Widerstandspoetin. Und die Souveränität von Duvanels Figuren ist genau die, zu sagen, okay, ja, das ist Schlimmes geschehen, das ist Schlimmes mit mir geschehen, aber es nützt überhaupt nicht zurückzuschlagen, sondern was geschehen ist, was gewirkt hat, was verletzt ist, was zerstört ist, ist zerstört. Und es hilft überhaupt nicht, jetzt auch noch weiter zu zerstören oder zu sagen, ich bin zerstört und dafür muss jemand büßen. So, also all das unterbricht sie ja, also die Figuren. Ja? Und ich glaube, das ist eigentlich so diese durchgehende Haltung in ihren Texten. All diese Mechanismen aufzuschieben und zu unterbrechen. Duvanels scheinbar so unglückliche Heldinnen und Helden erinnern nicht zuletzt daran, dass es nicht unbedingt das Glück des bürgerlich durchoptimierten Erfolgs braucht, um als Mensch glücklich zu sein. Das, davon zeugen ihre Lebenskünstlerporträts, kann man auch einfach so sein. Nur so. Für sich. Von Träumern, Spinnern, Außenseitern. Die Meistererzählerin Adelheid Duvanel. Ein Feature von Gisa Funk. Es sprachen Katharina Hauter und Antonia Mohr. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ott. Redaktion Anja Prockert. Produktion Südwestrundfunk 2024.